Erster und der Herr sprach zu Mose und Aaron, Zweiter zählt die Söhne Kahats aus der Familie Levi, nach ihren Sitten und Familien. Dritter, ihr sollt alle Männer zählen, die zwischen 30 und 50 Jahre alt sind, denn sie sollen im Offenbarungszelt dienen und dort arbeiten. Vierter, die Aufgabe der Söhne Kahats im Offenbarungszelt ist es, die sehr heiligen Dinge zu tragen. Fünfter, wenn das Lager weiterzieht, sollen Aaron und seine Söhne hineingehen, den Vorhang abnehmen und damit die Bundeslade bedecken. Sechster, danach sollen sie eine Decke aus Sekufell und darüber ein blaues Tuch legen und die Tragestangen anbringen. Siebter, über den Schaubrottisch sollen sie ein blaues Tuch breiten und darauf die Schüsseln, Schalen, Becher und Kannen für die Trankopfer stellen, auch das Brot, das immer dort liegt, soll darauf sein. Achter, über all diese Dinge sollen sie ein karmesinrotes Tuch legen, es mit einer Decke aus Sekufell bedecken und dann die Tragestangen anbringen. Neunter, sie sollen auch ein blaues Tuch nehmen, um den Leuchter mit seinen Lampen, Dochtscheren, Pfannen und allen Ölgefäßen zu bedecken, die für seinen Dienst benötigt werden. Zehnter, danach sollen sie den Leuchter und alle seine Geräte in eine Hülle aus Sekufell legen und auf eine Trage stellen. Elfter, über den goldenen Altar sollen sie ein blaues Tuch breiten, ihn mit einer Decke aus Sekufell bedecken und die Tragestangen anbringen. Zwölfter, alle Geräte, die für den Dienst im Heiligtum gebraucht werden, sollen sie in ein blaues Tuch legen, mit einer Decke aus Sekufell bedecken und auf eine Trage stellen. Dreizehnter, sie sollen den Brandopferaltar von der Asche reinigen und ein rotes Tuch darüber breiten. Vierzehnter, darauf sollen sie alle Geräte legen, die für den Dienst am Altar benötigt werden, wie Pfannen, Gabeln, Schaufeln und Becken. Danach sollen sie alles mit einer Hülle aus Sekufell bedecken und die Tragestangen anbringen. Fünfzehnter, wenn Aaron und seine Söhne alle heiligen Gegenstände und Geräte bedeckt haben, bevor das Lager weiterzieht, sollen die Söhne Kahats kommen, um sie zu tragen. Sie dürfen die heiligen Dinge jedoch nicht berühren, sonst müssen sie sterben. Dies ist die Aufgabe der Söhne Kahats im Offenbarungszelt. 16. Eliasar, der Sohn des Priesters Aaron, ist für das Öl des Leuchters, das wohlriechende Räucherwerk, das tägliche Speisopfer und das Salböl verantwortlich. Er hat auch die Aufsicht über die gesamte Stiftshütte und alle heiligen Gegenstände und Geräte darin. 17. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, 18. Lasst nicht zu, dass der Stamm der Kahathiter aus den Leviten verschwindet. 19. Damit sie am Leben bleiben und nicht sterben, wenn sie sich den sehr heiligen Dingen nähern, sollen Aaron und seine Söhne hineingehen und jedem Mann seine Aufgabe und Last zuweisen. 20. Sie dürfen nicht hineingehen, um die heiligen Dinge auch nur einen Augenblick zu sehen, denn sonst müssen sie sterben. 21. Und der Herr sprach zu Mose, 22. Zähle nun auch die Söhne Gershons, nach ihren Familien und Sippen. 23. Du sollst alle Männer zählen, die zwischen 30 und 50 Jahre alt sind, denn sie sollen im Offenbarungszelt dienen und dort arbeiten. 24. Dies ist die Aufgabe der Gershoniter-Familien, was sie zu tun und zu tragen haben. 25. Sie sollen die Teppiche der Stiftshütte, das Offenbarungszelt, seine Decke und die obere Decke aus Sekufell tragen, sowie den Vorhang am Eingang des Offenbarungszeltes. 26. Auch die Vorhänge des Vorhofs und den Vorhang am Tor des Vorhofs, der die Stiftshütte und den Altar umgibt, sollen sie tragen, zusammen mit ihren Seilen und allen Geräten, die dazu gehören. Sie sollen sich um alles kümmern, was damit zu tun ist. 27. Alle Aufgaben der Gershoniter sollen nach dem Befehl Aarons und seiner Söhne ausgeführt werden, sowohl was sie tragen als auch was sie tun sollen. Ihr sollt ihnen genau zuweisen, was jeder zu tragen hat. 28. Dies ist die Aufgabe der Gershoniter-Familien im Offenbarungszelt, und ihr Dienst steht unter der Leitung von Itamar, dem Sohn des Priesters Aaron. 29. Du sollst auch die Söhne Meraris zählen, nach ihren Sippen und Familien. 30. Du sollst alle Männer zählen, die zwischen 30 und 50 Jahre alt sind, denn sie sollen im Offenbarungszelt dienen und dort arbeiten. 31. Ihre Aufgabe ist es, die Bretter der Stiftshütte, ihre Riegel, Säulen und Füße zu tragen, die alle zum Offenbarungszelt gehören. 32. Auch die Säulen des Vorhofs ringsum mit ihren Füßen, Pflöcken und Seilen, sowie alle ihre Geräte und alles, was dazu gehört, sollen sie tragen. Ihr sollt ihnen die Geräte, die sie tragen sollen, genau zuweisen. 33. Dies ist die Aufgabe der Merariter-Familien, alles, was sie vom Offenbarungszelt unter der Aufsicht von Itamar, dem Sohn des Priesters Aaron, zu tun haben. 34. Mose, Aaron und die Fürsten der Gemeinde zählten die Kahathiter nach ihren Sippen und Familien. 35. Sie zählten alle Männer, die zwischen 30 und 50 Jahre alt waren und die Aufgaben im Offenbarungszelt übernahmen. 36. Die Zahl der gezählten Männer aus ihren Sippen betrug 275037. Dies sind die gezählten Männer der Kahatiter-Familien, die im Offenbarungszelt dienten, welche Mose und Aaron nach dem Befehl des Herrn durch Mose zählten. 38. Die Männer, die aus den Söhnen Gershons nach ihren Sippen und Familien gezählt wurden, 39. waren alle zwischen 30 und 50 Jahre alt und übernahmen die Aufgaben im Offenbarungszelt. 40. Die Zahl der gezählten Männer aus ihren Sippen und Familien betrug 263041. Dies sind die gezählten Männer der Gershoniter-Familien, die im Offenbarungszelt dienten, welche Mose und Aaron nach dem Befehl des Herrn zählten. 42. Die Männer, die aus den Merariter-Familien nach ihren Sippen und Familien gezählt wurden, 43. waren alle zwischen 30 und 50 Jahre alt und übernahmen die Aufgaben im Offenbarungszelt. 44. Die Zahl der gezählten Männer aus ihren Sippen betrug 320045. Dies sind die gezählten Männer der Merariter-Familien, welche Mose und Aaron nach dem Befehl des Herrn durch Mose zählten. 46. Die Gesamtzahl aller Leviten, die Mose, Aaron und die Fürsten Israels nach ihren Sippen und Familien zählten, 47. waren alle Männer zwischen 30 und 50 Jahren, die sich dem Dienst im Offenbarungszelt und dem Tragen der Lasten widmeten. 48. Die Zahl der gezählten Männer betrug insgesamt 858049. Nach dem Befehl des Herrn wurden sie unter der Aufsicht Moses Mann für Mann ihren Aufgaben und Lasten zugewiesen, genau wie der Herr es Mose befohlen hatte.